Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf und stummen auf die Leiber der Heiligen, die da schwebten. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten nicht, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und es waren viele Weiber da, die von Ferne zu sahen, die da waren nach Gefolge aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria die Mutter Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedee. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihn hier